Die Rias Rückblende vom Mai, Juni 1964. Die erste Frau im Weltraum wird Mutter, Valentina Tereshkova. Die Berlinale fand damals noch im Juni statt. Zum letzten Mal gab es das Deutschlandtreffen der Freien Deutschen Jugend in Ost-Berlin mit über 500.000 Teilnehmern aus beiden deutschen Staaten. Und die drei Erstplatzierten der deutschen Schlagerfestspiele, nennen wir sie ruhig mal beim Namen, Siv Malmkvist, Nana Muscuri und auf Platz 3 Gitte Henning und Rex Gildo im Duett. Herr Bosetzky, können Sie sich noch daran erinnern, an diese Schlagerzeiten? Ja, also Liebeskummer lohnt sich nicht, ganz klar. Ich war 1964 auch in einer Phase, wo ich pausenlos nach der großen Liebe gesucht habe. Und es klappte eigentlich nie. Und ich hatte dauernd Liebeskummer, und das war wirklich ein Trost für mich. Und die anderen Schlager, naja, mit Gitte und Rex Gildo konnte ich dann, ich war ja Student an der FU, und da haben wir uns ein bisschen von distanziert, schon von einigen Schlagern. Bei den Beatles war das was anderes, mit The Heart, Day's Night und so weiter. Aber es gab damals noch nicht den Widerstand gegen die deutschen Schlager, den wir heute haben. Nee, ich bin mit dieser Welt eigentlich ganz zufrieden gewesen. Es gab ja noch keine studentischen Proteste. Wir waren uns ja noch, haben uns selbst noch richtig lieb gehabt und haben auch noch nicht so gegen alles protestiert. Es war eine biedermeierlich gemütliche Zeit eigentlich in West-Berlin. Klar, die Mauer war ringsum, aber im Alter hat man sie gar nicht wahrgenommen. Doch, ich habe sie schon wahrgenommen. Ich musste von Neukölln, von Sonderlehr zur FU fahren und durfte natürlich nicht mit der S-Bahn fahren. Siehe S-Bahn-Boykott. Und meine Eltern haben wirklich mit Enterbung, da war nicht viel zu erben, aber mit Ausquartierung gedroht. So streng war das, ja? Ja. Wir waren beide Beamte. Wenn du weiter mit der S-Bahn fährst, dann ist aus mit uns. Und ich kann mich ganz deutlich noch in diese Zeit hineinversetzen. Sie hatte was. Und mein Jahrgang, wir werden ja auch immer weniger, aber die wir zu der Zeit gelebt haben, für uns sind eben Rias, Willy Brandt, Es geschah in Berlin, die Stimme der Kritik und. Das sind so Pfeiler, da haben wir uns festgehalten dran. In der Psychologie gibt es ja das Anchoring, dass man immer was Positives denken soll. Und das waren die großen Anker für uns. Wir haben vorhin von den Schlagern des Jahres 64 gesprochen. Wir haben auch ein paar davon auf Lager in dieser Sendung. Zu unserem Krimi, den wir gleich hören werden, passt ein Song, den Martin Böttcher komponiert hat, der Mann, der den Krimi-Sound der 60er ganz maßgeblich geprägt hat, unter anderem in den Filmen der Edgar-Wallace-Reihe. Hier ist Elisabeth Flickenschild aus dem Film Das Gasthaus an der Themse mit Besonders in der Nacht. Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in der Nacht. Auch was man Liebe nennt, so wie's der Fachmann kennt, geschieht besonders in der Nacht. Von abends bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, merkt es sogar die Polizei. Wer eine Frau verführt und sich bei Tag geniert, der tut's besonders in der Nacht. Wer dunkle Wege geht, an Straßenecken steht, hallo Baby, in der Nacht. Von abends bis morgens geschieht so mancherlei. Und wenn es hinterher in keiner Zeitung steht, merkt es auch nicht die Polizei. Krimi-Musik aus den 60ern hier bei Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Von heute an wiederholen wir jeden ersten Sonntag im Monat Eine Folge der RIAS-Krimireihe Es geschah in Berlin. Dabei wird uns der Krimi-Autor und Soziologieprofessor A.D. Horst Bosetzky begleiten. Herr Bosetzky, wir starten heute mit einem Fall aus dem Jahr 1964. Es ging um Drogenschmuggel, um Drogenhandel. Das war damals noch eine nicht sehr ausgeprägte Form der Kriminalität. Wir haben im Statistischen Jahrbuch eine Zahl gefunden. 1964 sind gerade mal 70 Rauschgiftdelikte festgestellt worden. Also eher eine Ausnahmeerscheinung damals Mitte der 60er Jahre. Vielleicht noch ein Wort zu den Figuren dieser Krimi-Reihe. Im Mittelpunkt jeder Folge steht der Kommissar, Kommissar Z. Es ging hier also immer um die Aufklärung aus Sicht der Polizei. Es war weniger die Opfersicht oder die Sicht der Täter, sondern die der Polizei. Ja, heißt ja auch in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Und das ist ja auch immer gut. Heute recherchiert man ja auch und fragt die Kriminalpolizei. Eine Zeit lang bei uns 68ern war das sehr verpönt, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Aber heute tun wir das genauso. Und der Werner Brink hat natürlich in der Figur des Kommissar Z ein und dann noch mit dem Schauspieler Kurt Weizmann eine unheimlich kompetente und machtvolle Figur, wortmächtig und kraftvoll geschaffen. Die anderen rücken da ein bisschen in den Hintergrund. Kommissar Z ermittelt also im Verbrechermilieu Westberlins. Eine Folge von Es geschah in Berlin dauerte immer eine knappe halbe Stunde. Wir senden diese Folge vom Mai 64 in zwei Teilen. Hier kommt die erste Hälfte. Titel dieser Folge: Haschisch.